Jenny. Radgum Mladic, du bist wie ein Mann ohne Schwanz, wie ein Krankenhaus ohne Medikamente, wie einer, wo in den Puff geht und kein Geld hat zum Bezahlen, wie ein leeres Portemonnaie, wie ein Arsch mit Ebola, Hämorrhoiden oder wie eine Waffe im Krieg, wo nicht geladen ist, oder auch der abgefuckte Schlechter von Bosnien. Radgum Mladic, du warst schon immer eine feige Hure, eine Bitch. Heute im Knast liebst du jeden Schwanz, denn dein Maul beim Glasenkranz. Schwuler Franz, jahrzehntelang auf der Flucht, am Ende doch gefickt worden. Warst lange genug, genug, genug unschuldige Menschen am Ermorden, Frauen, Kinder, Familien kaputt gemacht. Doch am Ende, Radko Mladic, hat der Teufel dich Hure ausgelacht. Du feiges Stück Scheiße, hast alles in deinem Leben falsch gemacht. Wolltest immer der Unschuldige und Behinderte spielen, das Biest hatte dich sollen und deine aussterbende, verseuchte Ebola sollen killen, trillen, auf dein Grab pissen, kotzen, scheißen, chillen. Radko Mladic, bitch, früher der bosnische Militärchef, heute fickte dich meine Macht und der Teufel und trage mit nem Souvenir von deinem Kopf ne Mütze von Neff. Hast von 1992 bis 95 in Bosnien-Herzegowina kriegen Lügen und Krieg Lügen und Hass verbreitet, mehrere Seelen ausgeweitet, dem Teufel weitergeleitet. 44 Monate Belagerung in Sarajevo, wo, doch Liebe nirgendwo, wurde es im Mai 1992 zum Chef der neu formatierten bosnisch-serbischen Armee ernannt. Du Verräter, Kinderschänder, im Himmel niemals erkannt. Bis zum Herbst hast du, Hurensohn, 70% von Bosnien erobert. Wegen was? Wegen deinem ehrenlosen Hass. Hast über 70.000 muslimischen Bosniaken und Kroaten fanden derzeit. Der Teufel machte sich breit, den Tod durch ethnische Säuberung. Unterwegs die Teufelszungen, den Tod. 1000 unschuldige Frauen vergewaltigt. Die Bombe hat auf deinem ehrenlosen Schwanz schlimm getickt. Hast dich selber gefegt. Genauso ein Hurensohn ohne Stolz und Thron, der damals serbische Präsident Slobodan Milosevic, du Hurebitch, am 11. Juli ging das Morden weiter für Radko Mladic. 8000 unschuldige Türken, eine Rache an Kosovos Polje, wegen der vor 600 Jahren verlorenen Schlacht. Radko Mladic, du Hurensohn, ehrenloser wie Hitler, wie ein ungewünschtes Gewitter, hast schon immer alles falsch gemacht. Bosnien konterte, die abgefuckten Serben wurden zurückgedrängt. Radko Mladic, der Teufel, hat beim Fisten deine Mutter schlimm vernannt. Von 70% auf 49% des bosnischen Gebiets. Seit 1996 wurdest du, Fickfehler, international gesucht, am Ende ausgebuht. Tja, Wichser, als es hieß, macht Wechsel, wie bei Akro heute und der Premierminister 2003, Zoranjinicic, ermordet wurde, musstest du Radko Mladic, Hurensohn, vorsichtig, Digger werden. Mit deinem Mauseherz hast dich Nutte nur einmal als möchte gern Mensch gezeigt, als deine Nuttentochter sich sein Leben nahm. Bastard, wie hast du dich gefühlt, wie du unschuldige Menschen ermordet hast? Du Spast, heute bester Schwanzlutscher im Knast. Deine Mutter konnte nicht mehr deine falschen Taten ertragen. Heute kannst du, wenn du auch in die Hölle kommst, deine Bitch in der Hölle beim Teufel fragen, ihr ewigen Mörder, plagen. Jahrelanger, lange Deckname Milorad Komadic, feige Bitch, das Massaker von Srebrenica. Jo, was soll ich sagen, könnt Latif mein Schwager fragen. Auf Latif war schon immer drauf Verlass, wie ein wahrer Spartakus. An meiner Seite Latif, bester Schwager, seine Sister schon immer ein Versager. Er hat schon immer wie das Gesetz die Gerechtigkeit durchgesetzt. Den Rest der Familie voller Hass, zerfetzt, verätzt, hab das Akrobiest und mein bester Schwager Latif ever. Latif brutal unterschätzt, hinterm Rücken wie feige Hut. Nur geschwätzt. Todes, ne Lorde. Feierabend, wie das duftet, kräftig, deftig, würzig, gut. Pommes aus dem Bauchenrauch, Naturgewürz und das schmeckt man auch. Pommes aus dem Buchenrauch, frisch auf dem Tisch, so ist der Brauch. Christo Akro für YouTube.